Beide schwiegen einen Augenblick. Elinor sprach als Erste. »Haben Sie ihr erzählt, dass Sie bald wiederkommen würden?« »Ich weiß nicht, was ich ihr erzählt habe«, antwortete er ungeduldig. »Zweifellos weniger, als die Vergangenheit erforderte, und höchstwahrscheinlich mehr, als die Zukunft rechtfertigte. Ich erinnere mich nicht mehr daran, es nützt auch nichts. Dann kam ihre liebe Mutter, um mich mit ihrer ganzen Güte und ihrem ganzen Vertrauen noch mehr zu quälen. Gott sei Dank, es war eine wirkliche Qual. Ich fühlte mich hundeelend, Miss Dashwood. Sie können sich nicht vorstellen, wie wohltuend es für mich ist, mir mein eigenes Elend wieder zu vergegenwärtigen. Ich nehme mir den dummen, schurkischen Leichtsinn meines Herzens so übel, dass ich alle Qualen, die ich dabei ausgestanden habe, heute als Triumph und Anlass zum Jubel empfinde. Nun gut, ich ging, ließ alles, was ich liebte, zurück und ging zu denen, denen ich bestenfalls gleichgültig war. Meine Reise nach London, mit meinen eigenen Pferden und daher so langweilig, kein Mensch, mit dem ich sprechen konnte, meine eigenen Gedanken so zuversichtlich, wenn ich vorausblickte, alles so einladend, wenn ich zurückblickte nach Barton, ein so tröstliches Bild. Oh, es war eine glückverheißende Reise. Er hielt inne. »Nun gut, Sir«, sagte Elinor, die ungeduldig auf seinen Aufbruch wartete, obwohl er ihr leid tat. »Und ist das alles?« »Alles? Nein. Haben Sie vergessen, was in London geschah? Der berüchtigte Brief? Hat sie ihn Ihnen gezeigt?« »Ja, ich habe jede Zeile gelesen, die zwischen ihnen hin und her ging.« »Was ich empfand, als ihr erster Brief mich erreichte, und das war ja sofort, denn ich war die ganze Zeit in London, lässt sich mit gängigen Klischees nicht ausdrücken. Mit klareren Worten, vielleicht zu klaren, um Mitgefühl hervorzurufen, ich war schmerzlich, unendlich schmerzlich berührt. Jede Zeile, jedes Wort war, mit einem abgedroschenen Bild, das die liebe Schreiberin, wäre sie hier, verbieten würde, ein Dolch in meiner Brust. Zu wissen, dass Marian in London war, war, um ein ähnliches Bild zu verwenden, ein Donnerschlag. Donnerschläge und Dolche. Was für einen Verweis sie mir erteilt hätte. Ihr Geschmack, ihre Urteilsfähigkeit. Ich glaube, ich kenne sie besser als meine, und ich bin sicher, sie bedeuten mir mehr.« Elinors Gemüt, das im Laufe dieser außerordentlichen Unterhaltung viele Wandlungen durchgemacht hatte, war nun wieder besänftigt, doch sie hielt es für ihre Pflicht, bei ihrem Gesprächspartner solche Ansichten wie die letzte im Keim zu ersticken. »Das gehört sich nicht, Mr. Willoughby. Denken Sie daran, dass Sie verheiratet sind. Berichten Sie nur, was Sie mir mit gutem Gewissen erzählen können.« Marians briefliche Versicherung, dass ich ihr immer noch so viel bedeute wie früher, dass ihre Gefühle trotz der vielen, vielen Wochen, die wir getrennt waren, so beständig waren und so voller Vertrauen in meine Beständigkeit wie eh und je, weckte meine ganze Reue. Ich sagte, weckte, weil die Zeit und die Großstadt, Geschäfte und Zerstreuungen sie bis zu einem gewissen Grad zum Schweigen gebracht hatten, und ich war ein richtig abgefeimter Schurke geworden, der sich einbildete, ihr gleichgültig zu sein, und der es vorzog, sich einzubilden, dass auch sie mir gleichgültig geworden war. Der sich selbst unsere frühere Beziehung als eine durch und durch nichtige, bedeutungslose Angelegenheit darstellte, der zum Beweis die Schultern zuckte und alle Vorwürfe zum Schweigen brachte, alle Skrupel überwand, indem er sich ab und zu insgeheim sagte, »Ich werde mich von Herzen freuen, wenn ich höre, dass sie gut verheiratet ist.« Aber dieser Brief belehrte mich eines Besseren. Ich merkte, dass sie mir unendlich viel mehr bedeutete als jede andere Frau auf der Welt und dass ich sie schändlich missbrauchte. Aber damals war zwischen Miss Gray und mir gerade alles abgemacht. Einen Rückzieher zu machen war unmöglich. Alles, was ich zu tun hatte, war, ihnen beiden aus dem Weg zu gehen. Ich schickte Marian keine Antwort, in der Absicht, mich dadurch ihrer weiteren Aufmerksamkeit zu entziehen, und eine Zeit lang war ich sogar entschlossen, nicht in der Berkeley Street vorzusprechen, aber da ich es schließlich für geraten erhielt zu tun, als handle es sich nur um eine flüchtige Alltagsbekanntschaft, beobachtete ich eines Vormittags, wie sie alle das Haus verließen, und gab meine Karte ab. »Beobachteten, wie wir das Haus verließen?« »Genau das. Sie wären überrascht, wenn sie hörten, wie oft ich sie beobachtete. wie oft ich im Begriff war, ihnen über den Weg zu laufen. Ich habe manchen Laden betreten, um von ihnen nicht gesehen zu werden, wenn die Kutsche vorbeifuhr. Da ich in der Bond Street wohnte, verging kaum ein Tag, an dem ich nicht die eine oder andere von ihnen flüchtig sah, und nur ständige Vorsicht meinerseits, ein nie nachlassendes Bedürfnis, unsichtbar für sie zu bleiben, konnte eine Begegnung so lange verhindern. Ich ging den Middletons so weit wie möglich aus dem Weg und auch allen anderen, die gemeinsame Bekannte sein konnten. Da ich allerdings nicht wusste, dass Sir John in London war, stieß ich, glaube ich, gleich am ersten Tag seines Aufenthalts und nur einen Tag nach meinem Besuch bei Mrs. Jennings auf ihn. Er lud mich zu einer Gesellschaft ein, einem Tanz in seinem Haus am selben Abend. Auch wenn er mir als Anreiz nicht erzählt hätte, dass sie und ihre Schwester kommen würden, hätte ich es für zu gewiss gehalten, um mich hinzutrauen. Am nächsten Vormittag erhielt ich einen zweiten kurzen Brief von Marian, immer noch liebevoll, offen, arglos vertrauend, lauter Dinge, die mein Verhalten abscheulich machten. Ich konnte ihn nicht beantworten. Ich versuchte es, konnte aber nicht einen Satz formulieren. Aber ich dachte, glaube ich, jede Minute des Tages an sie. Wenn Sie überhaupt Mitleid mit mir haben können, Miss Dashwood, dann bemitleiden Sie meine damalige Lage. In Gedanken und Gefühlen ständig mit Ihrer Schwester beschäftigt, war ich gezwungen, den glücklichen Liebhaber einer anderen Frau zu spielen. Diese 3 bis 4 Wochen waren schlimmer als alles andere. Na gut. Schließlich, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, ließ sich eine Begegnung nicht verhindern. Und was für eine blendende Figur ich dabei machte. Was für ein qualvoller Abend es war. Auf der einen Seite Marian, schön wie ein Engel, die mich mit dieser Stimme Willoughby nannte, oh Gott, ihre Hand nach mir ausstreckte und mich um eine Erklärung bat, indem sie ihre verführerischen Augen ausdrucksvoll und fragend auf mich richtete. Und auf der anderen Seite Sophia, eifersüchtig wie der Teufel, die genauso aussah, als ob... Na gut, es macht nichts. Es ist jetzt vorbei. Was für ein Abend. Ich lief von ihnen allen weg, so schnell ich konnte. Aber vorher sah ich noch, wie Marians liebliches Gesicht totenblass wurde. Das war der letzte, der allerletzte Blick, den ich je auf sie warf. Das letzte Bild, das sich mir von ihr einprägte. Es war ein grauenhafter Anblick. Aber als ich mir heute vorstellte, sie könne wirklich sterben, da empfand ich es beinahe als Wohltat, genau zu wissen, wie sie denen erscheinen würde, die sie in dieser Welt zum letzten Mal sahen. Ich hatte sie, während ich reiste, mit demselben Blick und derselben Totenblässe ständig vor Augen. Eine kurze, nachdenkliche Pause auf beiden Seiten folgte. Willoughby riss sich zuerst aus seinen Gedanken. »Gut, ich will sie nicht länger aufhalten.« Ihrer Schwester geht es auch bestimmt besser? Sie ist auch bestimmt außer Gefahr? Wir zweifeln nicht daran. Und auch ihre arme Mutter. Sie hängt so an Marian. Aber der Brief, Mr. Willoughby, Ihr eigener Brief, haben Sie darüber nichts zu sagen? Doch, doch, gerade darüber. Ihre Schwester schrieb mir, wie Sie wissen, am nächsten Vormittag noch einmal. Sie haben gelesen, was sie sagte. Ich frühstückte bei den Allisons, und zusammen mit einigen anderen Briefen wurde mir auch ihre aus meiner Wohnung gebracht. Zufällig fiel er Sophia vor mir ins Auge, und sein Format, die Feinheit des Papiers, auch die Handschrift weckten sofort ihren Verdacht. Irgendein vager Bericht über meine Beziehung zu einer jungen Dame in Devonshire war ihr vorher zu Ohren gekommen, und was sich am Abend vor ihren eigenen Augen abgespielt hatte, hatte ihr verraten, wer die junge Dame war, und sie noch eifersüchtiger als sonst gemacht. Mit gespielter Scherzhaftigkeit, die bei einer Frau, die man liebt, entzückend ist, öffnete sie den Brief auf der Stelle und las seinen Inhalt. Ihre Unverschämtheit wurde reichlich belohnt. Was sie las, machte sie unglücklich. Ihr Unglück hätte ich ertragen, aber ihre Gefühlsausbrüche, ihre Bosheit, sie mussten auf jeden Fall besänftigt werden. Kurz und gut, wie gefällt Ihnen der Briefstil meiner Frau? Zartfühlend, empfindsam, durch und durch weiblich oder etwa nicht? Ihrer Frau? Es war doch Ihre Handschrift. Ja, Aber mir kommt nur das Verdienst zu, sklavisch Sätze abzuschreiben, unter die ich mich schämte, meinen Namen zu setzen. Der Entwurf war ganz allein ihrer. Ganz allein ihre glücklichen Einfälle und ihre einfühlsame Wortwahl. Aber was konnte ich tun? Wir waren verlobt. Die Hochzeit wurde vorbereitet. Der Tag war beinahe festgelegt. Aber ich rede wie ein Narr. Vorbereitung, Hochzeitstag. Ehrlich gesagt, ich brauchte ihr Geld. Und ich musste in meiner Lage einen Bruch auf jeden Fall vermeiden. Und schließlich, was machte es für das Urteil Marians und ihrer Freunde über meinen Charakter schon aus, in was für Worte meine Antwort gekleidet war? Es kam doch alles auf dasselbe hinaus. Ich hatte die Aufgabe, mich als Schurken darzustellen, und ob ich es mit einem Diener oder einem Donnerschlag tat, hatte wenig zu bedeuten. »Ich bin ein für allemal für sie erledigt«, sagte ich mir. »Ich bin ein für allemal aus ihrer Gesellschaft verbannt. Für einen unzuverlässigen Burschen halten sie mich ohnehin. Dieser Brief wird dafür sorgen, dass sie mich für niederträchtig halten.« So rechtfertigte ich mein Handeln, als ich in einer Art verzweifelter Sorglosigkeit die Worte meiner Frau abschrieb und mich von den letzten Freundschaftszeichen Marians trennte. Ihre drei Briefe. Unglücklicherweise waren sie alle in meiner Brieftasche, sonst hätte ich ihre Existenz geleugnet und sie für immer gehütet. Ich wurde gezwungen, sie auszuhändigen, und ich konnte sie nicht einmal dabei küssen. Und die Haarlocke? Auch die trug ich in derselben Brieftasche bei mir, die nun von Madame mit ausgesprochen charmanter Gehässigkeit durchsucht wurde. Die liebe Locke, alles, jedes Erinnerungszeichen wurde mir weggenommen. »Es ist ganz falsch von Ihnen, Mr. Willoughby, ganz unverantwortlich«, sagte Elinor, wobei ihre Stimme gegen ihren Willen ihre mitleidigen Empfindungen verriet. »Sie sollten so nicht sprechen, weder von Mrs. Willoughby noch von meiner Schwester. Sie haben die Wahl getroffen. Niemand hat sie dazu gezwungen. Ihre Frau hat mindestens Anrecht auf ihre Höflichkeit, ihre Achtung. Sie muss an ihnen hängen, sonst hätte sie sie nicht geheiratet. Wenn sie sie unfreundlich behandeln, geringschätzig von ihr sprechen, ist das keine Wiedergutmachung für Marian. Und ich vermute, ihr Gewissen erleichtert es auch nicht.« »Sprechen Sie mir nicht von meiner Frau«, sagte er mit einem tiefen Seufzer. »Sie verdient ihr Mitleid nicht. Sie wusste schon, dass ich nichts für sie übrig hatte, als wir heirateten.« »Gut, geheiratet haben wir. Sind nach Combe Magna gefahren, um glücklich, und später nach London zurückgekehrt, um vergnügt zu sein. Und? Haben Sie nun Mitleid mit mir, Miss Dashwood? Oder habe ich all das umsonst gesagt? Bin ich, und sei es auch nur ein bisschen, bin ich in Ihren Augen nun weniger schuldig als vorher?« »Meine Absichten waren nicht immer schlecht. Habe ich einen Teil meiner Schuld hinwegargumentiert?« »Ja, Sie haben sicher etwas davon beseitigt. Ein bisschen. Sie haben sich alles in allem als weniger verworfen erwiesen, als ich geglaubt hatte. Ihr Herz hat sich als weniger böse, viel weniger böse erwiesen. Aber ich weiß wirklich nicht, das Elend, das Sie verursacht haben, ich weiß wirklich nicht. Schlimmeres hätten Sie nicht anrichten können.« »Werden Sie Ihrer Schwester, wenn sie wieder gesund ist, berichten, was ich Ihnen erzählt habe? Machen Sie meine Schuld auch in Ihren Augen etwas leichter. Sie haben gesagt, dass sie mir schon vergeben hat. Sorgen Sie dafür, dass ich mir einbilden kann, eine bessere Kenntnis meines Herzens und meiner gegenwärtigen Empfindungen werden Sie zu einer spontaneren, natürlicheren, herzlicheren, weniger förmlichen Vergebung veranlassen. Berichten Sie ihr mein Elend und meine Strafe. Berichten Sie ihr, dass mein Herz ihr nie untreu war, und wenn Sie wollen, dass sie mir in diesem Augenblick teurer ist als je.« »Ich werde ihr alles berichten, was zu ihrer Rechtfertigung, wenn man es denn so nennen kann, nötig ist. Aber Sie haben mir noch immer nicht den eigentlichen Grund Ihres heutigen Besuchs erklärt oder wie Sie von Marians Krankheit gehört haben.« »Gestern Abend im königlichen Schauspielhaus stieß ich auf Sir John Middleton, und als er mich erkannte, sprach er mit mir, zum ersten Mal seit 2 Monaten. Dass er mich seit meiner Heirat schnitt, hatte ich ohne Erstaunen oder Verstimmung hingenommen. Jetzt aber konnte seine gute, ehrliche, einfältige Seele, voller Entrüstung gegen mich und voller Sorge um ihre Schwester, der Versuchung nicht widerstehen, mir das zu erzählen, was mich seiner Meinung nach furchtbar hätte treffen müssen, obwohl er vermutlich nicht annahm, dass das auch der Fall war. So unverblümt er konnte, erzählte er mir deshalb, dass Marian Dashwood in Cleveland an einem Nervenfieber im Sterben liege, dass ein heute Morgen von Mrs. Jennings erhaltener Brief erkläre, sie schwebe in Lebensgefahr, die Palmers seien alle vor Angst ausgerissen und so weiter. Ich war so erschüttert, dass ich nicht einmal dem unkritischen Sir John gegenüber den Gefühllosen spielen konnte. Es stimmte ihn versöhnlich, als er mich leiden sah, und seine Erbitterung war so weit verflogen, dass er mir beim Abschied fast die Hand gegeben hätte, während er sich an das alte Versprechen wegen eines jungen Jagdhundes erinnerte. Was ich empfand, als ich hörte, dass ihre Schwester im Sterben lag. Im Sterben lag und mich dabei für den größten Schuft der Welt hielt, mich in ihren letzten Augenblicken verachtete, hasste, denn wie sollte ich wissen, was man mir nicht für fürchterliche Absichten unterstellt hatte. Ich war sicher, es gab einen Menschen, der mich als jemanden darstellen würde, der zu allem fähig ist. Was ich durchmachte, war schrecklich. Mein Entschluss war bald gefasst, und heute Morgen um 8 Uhr saß ich in meiner Kutsche. Nun wissen Sie alles. Elinor gab keine Antwort. Sie war in Gedanken mit dem nicht wiedergutzumachenden Schaden beschäftigt, den zu frühe Unabhängigkeit und der daraus entstehende Hang zu Müßiggang, Zerstreuung und Verschwendung in den Überlegungen, den Gesinnungen und den Glücksaussichten eines Mannes angerichtet hatten, der mit den glücklichsten äußeren und inneren Anlagen ein offenes und ehrliches Naturell und ein empfindsames, zärtliches Temperament verband. Die Welt hatte ihn verschwenderisch und eitel gemacht. Verschwendungssucht und Eitelkeit hatten ihn kaltherzig und selbstsüchtig gemacht. Während seine Eitelkeit ihre eigenen schuldbewussten Triumphe auf Kosten eines anderen Menschen gesucht hatte, hatte sie ihn zugleich in eine echte Neigung verwickelt, die die Verschwendungssucht oder wenigstens ihr Abkömmling, die Bedürftigkeit, zu Opfern verlangt hatte. Jede verwerfliche Neigung hatte ihn auf Abwege geführt, denen die Strafe auf dem Fuß gefolgt war. Die Zuneigung, von der er sich äußerlich gegen alle Ehre, gegen alle Empfindungen, gegen jedes bessere Interesse losgerissen hatte, beherrschte nun, wo sie unerlaubt war, alle seine Gedanken, und die Verbindung, um deretwillen er skrupellos ihre Schwester ins Elend gestürzt hatte, sollte sich nun für ihn selbst als eine viel unheilbarere Quelle des Unglücks erweisen. Nach einigen Minuten wurde sie von Willoughby aus diesen Überlegungen gerissen, der selbst aus mindestens ebenso quälenden Grübeleien zu sich kam, sich erhob, um aufzubrechen, und sagte: »Es hat keinen Zweck, länger zu bleiben. Ich muss fort.« »Fahren Sie nach London zurück?« »Nein, nach Combe Magna. Ich habe dort zu tun. Von dort fahre ich in 1 oder 2 Tagen nach London. Auf Wiedersehen.« Er streckte ihr seine Hand hin. Sie konnte ihm ihre nicht versagen. Er drückte sie herzlich. »Und Sie denken also jetzt etwas besser von mir als früher?« sagte er, indem er ihre Hand losließ und sich gegen den Kaminsims lehnte, als ob er vergessen hatte, dass er aufbrechen wollte. Elinor versicherte ihm, dass sie ihm vergab, ihn bemitleidete, ihm alles Gute wünschte, war sogar um sein Glück besorgt und gab ihm ein paar freundliche Ratschläge, wodurch er es am besten fördern könne. Seine Antwort klang nicht sehr ermutigend. »Was das betrifft«, sagte er, »so muss ich sehen, wie ich am besten durch die Welt komme. Häusliches Glück ist ausgeschlossen. Wenn ich aber glauben darf, dass Sie und Ihre Familie ein Interesse an meinem Leben und meinem Schicksal haben, dann hilft das vielleicht, dann ermahnt es mich vielleicht. Jedenfalls ist es etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Marian ist allerdings auf immer für mich verloren. Selbst wenn ich durch irgendeinen glücklichen Zufall wieder frei wäre.« Elinor unterbrach ihn mit einem Verweis. »Gut«, erwiderte er, »noch einmal auf Wiedersehen. Ich gehe nun und lebe in Furcht vor einem Ereignis.« »Was meinen Sie?« »Die Heirat Ihrer Schwester.« »Da tun Sie Unrecht. Noch mehr verlieren als jetzt können Sie sie nicht. Aber ein anderer wird sie gewinnen. Und wenn dieser eine genau der sein sollte, dem ich sie von allen am wenigsten... Aber ich will nicht noch länger bleiben und all ihr mitleidiges Wohlwollen verspielen, indem ich zu erkennen gebe, dass ich am wenigsten verzeihen kann, wo ich am meisten Schaden angerichtet habe. Auf Wiedersehen. Gott segne Sie.« und mit diesen Worten lief er fast aus dem Zimmer.